Man kommt auf eine Lichtung und in der Kutsche sitzt ein kleines Mädchen. Und ein älterer Herr. Und der ältere Herr ist ihr Vater. Und die Kleine sagt: Du, Papi. Ja, mein Kind. Ich hab solche Angst. Du brauchst keine Angst zu haben, mein Kind. Der Kutscher kennt den Weg. Ja, aber Papi. Ja. Weißt du denn nicht, durch welchen Wald wir gerade reiten? Nein. Sprich geschwind. Das ist der Sherwood Forest. Hör doch mal, da draußen. Ja, jetzt höre ich's auch. Klingt unheimlich beknackt. Ja, aber Papi! Ja! Sherwood Forest! Sherwood Forest nie gehört. Das ist doch der Wald, in dem Robin Hood sein Unwesen treibt. Robin Hood? Etwa der Robin Hood? Der Rächer der Enterbten, der Beschützer von Witwen und Waisen? Ja, genau der Robin Hood, der Rächer der Enterbten, der Beschützer von Witwen und Waisen. Oh mein Gott, Robin Hood, der Rächer der Enterbten, der Beschützer von Witwen und Waisen. Ja, Robin Hood, der Rächer der Enterbten, der Beschützer von Witwen und Waisen. Kutscher! Ja? Beeil er sich! Ja! Und der Kutscher beeilt sich. Und die Pferde beeilen sich. Oh, entschuldigen Sie. Ist mir peinlich. Normalerweise haben die in der ersten Reihe immer einen Regenschirm. Okay. Und plötzlich, während dieser Hetzjagd, bricht Robin Hood aus dem Dickicht hervor. Halt! Und der Kutscher. Brrr, und die Pferde. Brrr. Kutscher! Ja? Öffne den Wagenverschlag. Und der Vater einer Kutsche ruft: Wer wagt es, uns aufzuhalten? Wer es wagt? Kennt ihr mich denn nicht? Ich bin es! Robin Hood, der Rächer der Vererbten. Ich bin es, Robin Hood, der Versprecher der Entnervten. Ich bin es, Rudolf Schock, der Stecher der weisen Witwen. Verdammt noch, was bin ich denn überhaupt? Ich bin es, Robert Lemke, welche Schweinchen möchten es denn gern? Ihr könnt doch nicht einfach weiterreiten! Ich bin es doch, Hobby Rob, der Grützkopf der Waisenkinder! Der Zecher der Entmenschten, der Becher ohne Henkel, der Becher der...